Andacht vom 27.10.2022, Reinhard Hirtler, übersetzt von Petra, gelesen von Ulla. Prophetische Warnung. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Jesus im Zentrum von allem. So heißt das heutige Lied. Jesus muss das Zentrum von allem sein. Das Leben ist großartig und wunderbar, wenn Jesus das Zentrum bleibt. Gestern hat mir jemand von Dingen erzählt, die gerade passieren. Diese Person muss das für ihren Job studieren und sie kam zu mir und sagte, oh, gerade kam die Nachricht heraus, dass Putin tatsächlich Nuklearwaffen verwenden wird. Es gibt jeden Tag schlechte Nachrichten, überall um uns herum. Wie sollen wir in so einer Situation überhaupt leben? Gestern habe ich so viele schlechte Nachrichten von verschiedenen Personen erhalten. Schlechte Nachrichten über Brasilien, schlechte Nachrichten über Putin, schlechte Nachrichten über die Personen, mit denen ich arbeite, schlechte Nachrichten bei verschiedenen Telefonaten. Ich selbst hatte gestern einen wirklich, wirklich guten Tag. Ich habe hart gearbeitet und viele gute Dinge aufgenommen. Am Abend haben wir uns hier in unserem Haus getroffen. Es war wunderschön. Wir saßen zusammen am Tisch und aßen, hatten Gemeinschaft und teilten unser Herz miteinander. Und bis 11 Uhr abends priesen wir dann einfach Jesus. Ich hatte einen wirklich schönen Tag. Aber auch wenn es für mich ein wirklich guter Tag war, war es dennoch auch ein Tag voller schlechter Nachrichten. Deshalb lautet die Frage nie, was geschieht um dich herum? Die Frage ist immer, was geht in dir vor? Ergreift diesen Schlüssel, Leute. Die Frage ist nie, was geht um dich herum vor? Die Frage ist immer, was geht in deinem Inneren vor? Wisst ihr, es wird nicht besser werden, Leute, aber es wird besser für dich werden, wenn die richtigen Dinge in dir vorgehen. Ich bin so begeistert über die Zukunft wie nie zuvor. Ich denke an Brasilien Kids Care und mein Herz ist voller Begeisterung. Gestern hatten wir eine Besprechung mit unserem CEO Vinicius und er sagte zu mir, erzähl mir alles, was du für das Jahr 2023 für Teresina auf deinem Herzen hast. Ich legte ihm all diese Dinge vor und mein Herz war voller Begeisterung. Ich denke an die herrlichen Dinge, die Gott überall auf der Welt inmitten des Chaos tut und mein Herz ist erfüllt mit Begeisterung. Ich denke daran, dass Daniel bald heiratet und mein Herz ist voller Begeisterung. Ich schaute gestern in Annalishas Augen und ich sagte, du hast keine Ahnung, wie aufgeregt ich über eure Hochzeit bin. Es sind immer noch 2 Monate, aber ich denke jeden Tag daran. Wir beide denken daran. Weißt du, inmitten von Dunkelheit kann unser Herz mit Begeisterung erfüllt sein, und zwar, wenn das Richtige in unserem Inneren passiert, nicht um uns herum. Die Zeit, in der wir heute leben, wird für jede Person siegreich sein, die sich auf ihr Inneres fokussiert. Und sie wird katastrophal für jene sein, die sich auf das Äußere fokussieren. Vor etwa 2000 Jahren hat Jesus darüber ein Gespräch mit seinen Jüngern geführt. Und genau das habe ich heute Morgen gelesen. Ich saß in meinem Sessel und ich spürte, wie der Heilige Geist mich zu dieser Stelle führte. Und ich dachte, ist das nicht unglaublich? Vor 2000 Jahren hat Jesus mit seinen Jüngern gesprochen und genau dieses Gespräch brauchen wir heute. Also heute, am 27. Oktober. Ich verwende die Passion-Übersetzung, denn im Augenblick hänge ich einfach an der Passion fest. In Matthäus 10 lesen wir, wie Jesus seine Jünger ruft und sie aussendet, indem er zu ihnen sagt, heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, predigt das Evangelium. Hör zu, je mehr ihr Jesus kennt, desto mehr müsst ihr lernen. Er ist wunderschön, er ist verwirrend, er ist verrückt, er sprengt jeden Rahmen. Er ist verrückt? Sehr sogar. Er verwirrte die Jünger, er verwirrte die Pharisäer. Jesus wird jeden verwirren und konfrontieren, der nicht gelernt hat, in Intimität mit ihm zu leben. Jeder, der ihn nur zu einer weiteren religiösen Figur macht, wird verwirrt und konfrontiert sein. Also schau. In Vers 7 gibt Jesus den Jüngern aufregende Nachrichten weiter. Ich meine, schau, er sagt, dass sie losgehen und predigen sollen, und zwar sagt jedem, dass das Reich der Himmel zugänglich ist. Es ist nahe genug, ihr könnt es berühren. Ich meine, das sind doch fantastische Nachrichten. Jesus sagte quasi, geht zu den Leuten und sagt ihnen, dass sie das Himmelreich tatsächlich anfassen können. Und dann sagt er Folgendes: Ihr müsst kontinuierlich Heilung für die Aussätzigen und die Kranken bringen und es euch zur Gewohnheit machen, die Menschen aus der Gegenwart von Dämonen herauszubrechen und holt die Toten zurück ins Leben. Sind das etwa keine aufregenden Nachrichten? Wer möchte nicht für so einen Chef arbeiten? Mal ehrlich, wenn ich zu dir sagen würde, ich habe einen Job für dich, dann würdest du fragen, okay, Reinhard, was ist der Job? Und ich sage, du läufst einfach durch die Straßen und sagst jedem, dass das Himmelreich anfassbar und zugänglich ist. Aber du sagst es nicht nur, sondern du hast auch die Autorität, genau das zu tun. Echt, Reinhard? Ich muss nicht den Krankenwagen holen, ich kann die Kranken selbst heilen? Ja, du hast die Autorität. Selbst die Toten kann ich auferwecken? Ja, du hast die Autorität. Aber schau, was Jesus ihnen noch sagt. Ich denke, das ist wirklich unglaublich. Er sagt in Vers 10, reist mit leichtem Gepäck. Daniel und ich wenden diesen Bibelvers wirklich an. Haha, morgen früh reisen wir nach Goiânia und wir reisen mit leichtem Gepäck. Ich liebe das. Und dann sagt Jesus, packt nicht einmal Ersatzklamotten in euren Rucksack. Siehst du, Daniel? Wisst ihr, wann immer ich Debbie diesen Vers zitiere, sagt sie, du bist ein Mann. Jesus sagte das zu Männern, nicht zu Frauen. Frauen brauchen Ersatzkleidung. Aber schau, was er weiter sagt. Er sagt wörtlich, vertraut Gott für alles, weil derjenige, der für ihn arbeitet, es verdient, von ihm versorgt zu werden. Stell dir diesen atemberaubenden Moment im Leben der Jünger vor. Ja, wir dürfen rausgehen. Und wir dürfen das Reich Gottes predigen. Und wir können übernatürliche Wunder tun. Und er wird die Rechnungen bezahlen. Wow, das ist ein großartiger neuer Job. Ich habe schon darauf gewartet. Und dann wird er wirklich verwirrend, denn in Vers 17 sagt Jesus plötzlich, hey, übrigens, seid auf der Hut, denn da werden Leute sein, die euch vor den religiösen Räten verraten werden und euch bei ihren öffentlichen Versammlungen brutal mit Peitschen schlagen werden. Jesus, ich denke, ich möchte den Job nicht mehr. Ich mochte den Job wirklich, bis es zu diesem Punkt kam. Stell dir das einmal vor. Zuerst sagt Jesus all die guten Dinge zu ihnen, doch dann weckt er sie auf und zeigt ihnen die Realität. Ich meine, schau dir das doch an. Und weil ihr mir nachfolgt, werden sie euch vor Gericht zerren und ihr müsst euch vor Herrschern und sogar vor Königen verantworten, als Gelegenheit, um mich vor ihnen und den Ungläubigen zu bezeugen. Als ich das heute Morgen gelesen habe, ist es tief in mein Herz eingedrungen. Ich habe buchstäblich gesagt: Wow, Jesus, das ist unglaublich schön. Überleg dir das. Jesus sagte: Ich habe eine fantastische Gelegenheit für dich. Manifestiere das Reich Gottes, gib die Güte Gottes weiter, heile die Kranken. Aber dann fügte er hinzu: Ich möchte, dass du gleichzeitig auch wachsam bist, denn ihr werdet geschlagen und verfolgt werden. Leute, denkt darüber heute einmal nach. Überall auf der Welt werden Christen verfolgt, buchstäblich. Ich habe einen Brief von einem ukrainischen Pastor erhalten, den mir einer meiner Teamleiter aus Europa geschickt hat. Denn wir haben Mitarbeiter in der Ukraine und wir haben auch einen russischen YouTube-Kanal. Dieser Pastor war verzweifelt über all das, was die Russen in der Ukraine tun, dass sie sogar Kinder vergewaltigt haben. Aber das, was ihn am meisten wütend machte, war, dass sie bewusst Christen herausziehen und sie verfolgen. Und nun sollen wir Christen uns vereinen, um gegen diese Verfolgung aufzustehen. Ich sagte darauf: Es tut mir wirklich leid, aber ich kann das nicht akzeptieren. Ich verstehe es aus menschlicher Sicht, aber nicht aus der Perspektive von Jesus. Erinnerst du dich, was ich am Anfang gesagt habe? Es ist egal, was um dich herum passiert. Wichtig ist, was in deinem Inneren vor sich geht. Überleg dir das. In 3 Tagen sind hier in Brasilien Wahlen. Ich sagte zu Karen: Lies die Nachrichten, die irgendetwas mit Politik zu tun haben, noch nicht einmal durch. Warum sage ich das? Weil die Leute versuchen, andere Menschen dazu zu bringen, aus Angst heraus zu wählen, und das ist immer falsch. Deshalb sagte ich: Ich will das gar nicht sehen, ich will es nicht lesen. Überall auf der Welt treffen Menschen Entscheidungen, die von Angst motiviert sind. Leute, auf diese Weise werden wir nicht erfolgreich durch die Zukunft navigieren können. Es ist mir egal, wer auf irgendeinem irdischen Thron sitzt. Dies ist die Zeit, um sich nach innen auszurichten und sich keine Sorgen um das Äußere zu machen. Ich bekam auch eine Nachricht von jemandem aus der Schweiz. Ich meine, aus der Schweiz. Es ging um schreckliche Verfolgung, die diese Person wegen ihres christlichen Glaubens erleidet. Wirklich ernsthafte Verfolgung. Überleg dir das. Ich bekomme Nachrichten von Menschen aus der ganzen Welt, die verfolgt werden, weil sie für Jesus stehen. Aus der ganzen Welt. Menschen, die den neuen Bund entschieden predigen und verkünden, werden von anderen Christen verfolgt. Das, was Jesus seinen Jüngern vor 2000 Jahren verkündet hat, erleben wir heute. Schau dir Vers 21 an. Ein Bruder wird seinen Bruder verraten bis hin zum Tod und selbst ein Vater sein eigenes Kind. Kinder werden sich gegen ihre Eltern erheben und sie umbringen lassen. Erwartet, dass ihr wegen meines Namens von allen gehasst werdet. Aber seid treu bis zum Ende und ihr werdet Leben und Befreiung erfahren. Und genau in dem Moment der Geschichte, in dem wir gerade leben, erfüllt sich dies überall auf der Welt. Ich war auf der Bibelschule mit einem jungen Mann aus einem afrikanischen Land namens Burkina Faso. Als ich in der Bibelschule war, hieß es noch Obervolta, aber heute heißt es Burkina Faso. Das ist ein wunderbarer Freund, den ich so sehr geliebt habe. Und genau in diesem Augenblick gibt es dort eine riesige Verfolgung von Christen. Die Menschen in Brasilien sind total verängstigt, weil sie befürchten, wenn die falsche Person Präsident wird, dann könnte hier ein zweites Venezuela werden, wo die Christen verfolgt werden. Wie sollte unsere Haltung in genau diesem Moment im Leben aussehen? Wir müssen nach innen schauen und niemals nach außen. Leute, wenn ihr euer Leben aus eurem Inneren heraus führt, werdet ihr erfolgreich sein, selbst wenn der Teufel persönlich zum Präsidenten von Brasilien wird. Ich sage das noch einmal. Wenn du es zu deinem Lebensstil machst, aus deinem Inneren heraus zu leben, wirst du erfolgreich sein, auch wenn der Teufel selbst dein Land regiert. Schau, was Jesus gesagt hat. Das hat mich heute Morgen wirklich gepackt. Nachdem er gesagt hat, hey, seid auf der Hut, sie werden euch verfolgen, sagte er zu ihnen Folgendes in Vers 18. Nicht als Strafe, weil ihr gute Christen seid, nicht weil sie euch hassen, sondern als Gelegenheit, als eine Gelegenheit, um mich vor ihnen und den Ungläubigen zu bezeugen. Überall auf der Welt sehen die Menschen Finsternis, aber diejenigen, die von innen heraus leben, sehen darin Gelegenheiten. Diese ganze Welt ist von Angst ergriffen, aber die wahren Nachfolger Jesus stehen im Glauben auf. Jesus sagt hier, selbst die Verfolgung wird eine Gelegenheit für dich sein, wenn du richtig lebst. Und deshalb blicke ich mit Begeisterung und mit Glauben in die Zukunft. Nicht, weil die Tage heller werden, sondern weil in mir Helligkeit ist. Ich betrachte dieses Thema sehr nüchtern. Selbstverständlich wird die Welt dunkler werden, und deshalb ist sie voller Gelegenheiten für mich. Hör zu, mein Freund. Jesus sagte buchstäblich, dass es zwar sehr schlecht werden wird, doch genau das wird auch die Gelegenheit sein. Ich werde nun ein prophetisches Wort weitergeben, das ich seit langer Zeit zurückgehalten habe. In den nächsten Jahren wird auf der ganzen Welt eine gewaltige Spaltung unter Christen eintreten. Zwischen denen, die von innen heraus leben und ihren Fokus auf die Gelegenheit richten, und denen, die im Äußeren leben und ihren Fokus auf die Probleme legen. Heute sitzen sie alle im selben Gebäude, singen dieselben Lieder und hören dieselben Predigten. Aber das wird sich ändern. Es wird eine unglaubliche Spaltung in der Kirche von Jesus Christus kommen. Ich habe das vor vielen Jahren klar gesehen und ich habe es zurückgehalten. Aber die Zeit ist gekommen, um der Welt zu sagen, was passieren wird. Das heißt, es wird Christen geben, die Verfolgung erleben und sagen, meine Gelegenheit ist endlich gekommen. Ich kann meine Feinde lieben. Ich kann ein Zeugnis für den sein, dem ich nachfolge. Jesus sagte, wenn sie dir all die schlimmen Dinge antun, ist das deine Gelegenheit, um mich zu bezeugen, nicht dich selbst. Überleg dir das. Selbst in der christlichen Welt geht es heute immer nur um mich, mein Wohlstand, mein besseres Leben. Meiner Firma muss es gut gehen, meine Familie muss glücklich leben. Bei allem im Christentum geht es um mich. Doch jetzt taucht eine unfassbar große Verfolgung bereits am Horizont auf und Jesus sagt, das ist deine Gelegenheit, um zu demonstrieren, dass es um mich geht, nicht um dich. Eine Gelegenheit, um mich zu bezeugen. Also Leute, wenn ihr eng mit Jesus verbunden seid und aus dem Inneren heraus lebt, wird das Äußere zu deiner Gelegenheit. Aber wenn ihr aus dem Äußeren lebt, werdet ihr nicht die Stärke haben, um erfolgreich zu sein. Wenn jede einzelne Person, die sich selbst Christ nennt, damit aufhören würde, Angst zu verbreiten und stattdessen Glauben verbreiten würde, dann könnten wir unsere Nationen für unseren Herrn Jesus Christus einnehmen. Die Ernte steht vor der Tür und diese Ernte wird von denen eingebracht werden, die sagen: Ich wurde ausgesandt mit der Autorität von Jesus und die Probleme sind meine Gelegenheiten. Seht ihr, Jesus sagte: Wenn sie das tun, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist wird durch euch sprechen. Leute, lasst uns ein Volk sein, das aus dem Inneren heraus lebt und versteht. Je dunkler die Finsternis ist, desto größer ist meine Gelegenheit geworden. Nicht meine Gelegenheit, um ein eigenes Reich zu bauen, nicht meine Gelegenheit, um Erfolg in meiner eigenen Firma zu haben, nicht meine Gelegenheit, um mein Leben glücklich zu machen, sondern meine Gelegenheit, um unseren geliebten Jesus zu bezeugen, der auf dem Thron in mir sitzt. Jesus sei das Zentrum von allem. Wenn er in diesem Moment des Lebens nicht das Zentrum in dir ist, dann ist es egal, wie schön dein Äußeres ist. Wir denken immer, wenn das Äußere schön ist, dann wird unser Leben großartig sein. Nein, ich spreche mit so vielen Menschen, deren Äußeres so schön erscheint, und dennoch fällt ihr Leben auseinander, wegen ihrem Inneren. Also, mach ihn noch heute zum Zentrum deines Lebens. Triff eine Entscheidung und sage heute: Jesus, wenn überall um mich herum die Hölle losbricht, wird sich der Himmel in meinem Inneren manifestieren. Und wenn sich der Himmel in mir manifestiert, wird er aus mir hervorkommen. Während die ganze Welt vor Furcht zittert, gehe ich durch die ganze Welt und predige Glauben. Weißt du warum? Weil Jesus mir die Autorität gegeben hat, das Reich Gottes zu demonstrieren. Er hat mir eine wunderschöne Verheißung über Autorität gegeben. Dann sagt er, dass schreckliche Verfolgung kommen wird. Und dann gibt er mir eine weitere Verheißung, zusammen mit diesen unfassbar schlechten Nachrichten. Es ist eine Gelegenheit. Also, zuerst Autorität, dann schlechte Nachrichten und dann die gute Nachricht, dass die schlechten Nachrichten in Wirklichkeit gute Nachrichten sind, weil das, was wir als schlecht ansehen, in Wirklichkeit eine Gelegenheit ist, um ihn groß zu machen. Leute, ich habe mich in meinem Herzen noch nie so sehr danach gesehnt, Jesus auf der ganzen Welt groß zu machen. Wir haben unseren Dienst groß gemacht, wir haben unsere Firmen groß gemacht, wir haben unseren Wohlstand groß gemacht. Wir haben auf alles geschaut, was wir selbst gebaut haben und gesagt: Schau, wie groß ich bin. Aber wo ist deine Größe? Wenn sie nicht in deinem Inneren ist und Jesus der Schlüssel dazu ist, dann ist es keine Größe. Denke nicht, dass du mit positivem Denken durch die Zukunft navigieren kannst. Denke nicht, dass dich der Satz »Ich bin mehr als ein Überwinder« durch die Zukunft bringen wird, denn das tut er nicht. Jesus auf dem Thron in dir wird dich durch die Zukunft führen. Du kannst jeden Bibelvers über Sieg zitieren, den du jemals gelesen hast, und er wird dich nicht durch die Zukunft bringen. Der Einzige, der dich gut durch die Zukunft navigieren wird, ist Jesus, der auf dem Thron deines Herzens sitzt. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber wenn Jesus auf dem Thron in dir ist, wird das Äußere plötzlich zu einer Gelegenheit, selbst wenn es wie Verfolgung aussieht. Lasst mich mit diesem Gedanken enden. In der Krise wird das herauskommen, was in deinem Herz ist. Dein Leben ist wie ein Schwamm. Alles ist gut, bis Druck kommt und alles zusammengepresst wird. Wenn alles zusammengepresst wird, kommt das aus dem Schwamm heraus, was drinnen ist. Was immer in deinem Herz auf dem Thron ist, wird in der Krise herauskommen. Warte nicht auf die Krise, um herauszufinden, was auf dem Thron in deinem Inneren sitzt. Denn dann könnte es ein bisschen zu spät sein. Triff heute eine Entscheidung. Fall in aufrichtiger und echter Buße auf deine Knie und sage: Jesus, du und du und du allein. Ich werde mich hingeben. Ich werde gehorchen. Ich werde vertrauen. Ich werde nie mehr den Gedanken zulassen, dass ich meine eigenen Wege gehen kann. Und ich sehne mich danach, dass du mir zeigst, was in mir vorgeht. Wenn du das tust, wird das Einzige, was unter Druck herauskommt, Jesus und nur Jesus sein. Erinnere dich, Jesus sagte nicht, die Verfolgung wird für dich die Gelegenheit sein, um einen weiteren Sieg zu erringen. Das hat er nicht gesagt. Er sagte auch nicht, die Verfolgung wird für dich die Gelegenheit sein, um allen zu zeigen, wie stark dein Glaube ist. Jesus sagte nicht, die Verfolgung wird für dich eine Gelegenheit sein, wie du aus Armut Wohlstand schaffen kannst. Er sagte, um mich zu bezeugen. Das hat mich heute Morgen zerbrochen. Deshalb schaue ich in die Zukunft mit einem unfassbar großen Gefühl der Begeisterung. Ich sehe, dass die Dunkelheit kommt, weil Gott mir das in einer prophetischen Vision vor etwa 9 Jahren gezeigt hat. Vielleicht waren es auch 7. Ich habe Covid gesehen, ich habe den Krieg in Europa gesehen, ich habe viele Dinge gesehen. Wie kann ein Mann, der so viele Dinge im Voraus gesehen hat, als diese sie noch nicht geschehen sind, so begeistert sind? Weil das Reich Gottes sich in mir manifestieren kann, solange Jesus wirklich auf dem Thron sitzt. Und ich bezeuge ihn, nicht irgendetwas anderes. Deshalb lasst uns losgehen, Leute, lasst uns die Welt rocken, weil Jesus die Welt in uns gerockt hat. Jesus hat alles in Stücke zerrissen, damit er den Thron hat. Und diejenigen, die in ihrem Inneren vor ihm kapitulieren, werden niemals vor dem Druck von außen kapitulieren. Hast du gehört? Diejenigen, die in ihrem Inneren vor ihm kapituliert haben, werden niemals vor dem Druck von außen kapitulieren. Lasst uns losgehen, Leute. Heiliger Geist, ich bitte dich aus tiefstem Herzen, dass diese Botschaft von dir und von Gottes Engeln in jeden Winkel der Welt gebracht wird. Ich bete, dass jeder, der Ohren hat, sie hört und sich hingibt. Ich bete, dass du diese Botschaft verwendest, um auf der ganzen Welt Menschen zu erwecken, die im Glauben und nicht in Furcht wandeln. Ich bete, dass wahre Buße über deine Kinder kommt, die sich der Angst unterworfen haben. Und ich bete, dass es eine Vereinigung von Himmel und Erde geben wird, wenn die wahren Söhne des Königreichs, die Söhne Gottes, den Himmel auf dieser Erde manifestieren. Ich danke dir für die aufregende Zeit, die wir haben. Du bist wunderschön, Jesus. Du bist unser einziges Zeugnis. Deshalb lieben wir dich so sehr. Danke. Leute, ich werde euch eine Weile lang nicht sehen. Mindestens 3 Wochen gibt es keine Lives und danach muss ich noch entscheiden, wie es weitergeht. Es hat mich gefreut, euch heute Morgen zu dienen. Wir sehen uns, Leute. Danke fürs Zuhören.